Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften. 1918 und 1919 waren die Jahre der Aufstände und Revolutionen in Deutschland. Im Januar 1919 fand der sogenannte Spartakusaufstand statt. Und direkt im Anschluss wurden am 15. Januar 1919 die beiden Kommunisten Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht ermordet. Die Erinnerung an diese Vorgänge ist immer noch besonders präsent. Jetzt am vergangenen Sonntag fand in Berlin ein Gedenkmarsch für Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht statt. Beobachtet hat das unser Kollege und Geschichtsexperte Norbert Seitz, der uns jetzt aus Berlin zugeschaltet ist. Was war denn für eine Stimmung auf dieser Gedenkdemonstration? Also zunächst einmal glich die Demonstration einer ganz großen Randschmeiße an die Gilets Jaunes in Frankreich, also an die Gelbwestenbewegung. Und dafür stark gemacht haben sich viele sektiererische, kleinst kommunistische Parteien aus aller Welt, die meisten noch mit dem ML-Siegel, also dem Siegel des Marxismus-Leninismus. Sie trafen dort zusammen, weil sie sich durch die Globalisierung, die Bankenkrisen und Migrationsprobleme erneut und erst recht auf der richtigen Seite der Protestgeschichte wähnten. Hinzu kommt natürlich, dass der grassierende Rechtspopulismus ausreichend Gelegenheit bietet, antifaschistische Reflexe zu schärfen. Interessant auch der Willkommensgruß der Veranstalter, der einige Rätsel aufgegeben hat. Einmal heißt es, obwohl 65 Millionen Menschen auf der Flucht seien, ringe das reiche Deutschland um Abschieberekorde. Und wieder mal würden deutsche Truppen an der russischen Grenze stehen, unter Anspielung auf das NATO-Manöver im verängstigten Baltikum. Und schließlich hieß es, auch wenn in Osteuropa der Kapitalismus restauriert worden sei, gelte nach wie vor das Gelöbnis von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg vom Vortag ihrer Ermordung, trotz alledem. Und ich war, ich bin, ich werde sein. Was aber könnten die Teilnehmer von ihren Idolen Karl und Rosa heute noch lernen, habe ich einige gefragt. Zunächst eine ältere Aktivistin aus Wien. Weiterkämpfen, bis die Nazis weg sind. Weiterkämpfen, bis Frieden herrscht. Und Gleichberechtigung für Männer und Frauen. Hautfarbe ist egal, alles muss egal sein. Mensch ist Mensch. Im Wesentlichen würde ich sagen, zu lernen ist, dass ein aufrechter Gang und dass ein Beibehalten eigener Prinzipien auch unter widrigen Umständen durchzukämpfen ist, wie es Karl Liebknecht zum Beispiel bei der Verweigerung des Ja zu den Kriegskrediten im Ersten Weltkrieg gemacht hat. Das ist eine demokratische Tugend, die heute dringender denn je notwendig wäre. Sie waren auf dem Weg, mit vielen anderen etwas anders zu machen. Und ich glaube, Geschichte ist nie zu Ende. Wir haben heute sehr viele Probleme vor uns und sollten versuchen, unsere Gesellschaft etwas friedlicher, besser, gerechter und offen für eine Zukunft zu machen, die nicht nur wenigen viel, sondern möglichst vielen genügend bringt. Das, Norbert Seitz, hört sich doch stark nach Verehrung an. Werden Luxemburg und Liebknecht wie Märtyrer verehrt? Ja, unbedingt. Das Märtyrerpaar Liebknecht und Luxemburg, abgekürzt LL, auch auf den Plakaten, gehört zum antifaschistischen Gründungsmythos der DDR. Liebknecht und Luxemburg gewannen als Symbolfiguren ja eine zentrale Bedeutung für das Selbstverständnis der SED, während der Ernst Thälmann als Personifizierung des antifaschistischen Kampfes galt, sind die Gründer Liebknecht und Luxemburg ja die ersten Märtyrer der Kommunistischen Partei. Der gewaltsame Tod wird gleichsam als Opfergang für den Sieg der Arbeiterklasse interpretiert. Dabei muss man hinzufügen, der Umgang der SED mit dem Erbe Rosa Luxemburgs war immer höchst pharisäerhaft gewesen, denn die SED musste Person vom Werk trennen. Sie bediente sich zwar propagandistisch ihres gewaltsamen Opferschicksals, musste sich aber gleichzeitig von ihrer antileninistischen Ideologie distanzieren. Das hat dann sicherlich zu einer schwierigen, etwas ambivalenten Haltung geführt. Welche Rolle hat denn Rosa Luxemburg tatsächlich innerhalb der deutschen Kommunisten gespielt? Zunächst mal muss man ihre SPD-Zeit berücksichtigen, die am 4. August 1914 endete. Das war der große Bruch mit der deutschen Sozialdemokratie, als diese die Kriegskredite mit bewilligt hatte. Für sie war das, als wenn eine Welt untergehen würde, wie es auch gerade in dem Ernst-Pieper-Biografie über Rosa Luxemburg lange geschildert wird. Sie hat daraufhin die SPD verlassen und ist mit marxistischen Kriegsgegnern zusammen in die sogenannte Spartakusgruppe gegangen, aus der am 11. November 1918 auch der Spartakusbund hervorging. Spartakus, das war ja eine Berufung auf einen Sklavenführer im Kampf der Unterdrückten gegen die Ausgebeuteten im Römischen Reich. Dazu zählten auch neben Karl Liebknecht Franz Mehring, Clara Zetkin, Paul Levy und Wilhelm Pieck. Und aus diesem Spartakusbund und anderen linksrevolutionären Gruppierungen ist dann auch die KPD hervorgegangen, Ende 1918, Anfang 1919. Und Rosa Luxemburgs Rolle war es, als Kommentatorin und als Agitatorin in der Roten Fahne der Tageszeitung der KP aufzutreten. Kommentatorin, sagen Sie, von der Rosa Luxemburg stammt ja dieses berühmte Zitat: Freiheit ist immer die Freiheit der Andersdenkenden. Wie muss man in diesem Zusammenhang diesen Satz verstehen? Ja, der Satz könnte aus dem Poesiealbum von Ralph Dahrendorf stammen. Er stammt aber von einer überzeugten Kommunistin. Und der Satz fiel im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung mit Lenin und Trotzki um die russische Revolution. Er ist niedergeschrieben in einem Aufsatz, der zu ihren Lebzeiten nicht veröffentlicht wurde, auch nicht freigegeben wurde, sondern erst hinterher nach ihrem Tod. Und Freiheit nur für die Anhänger der Regierung, nur für Mitglieder einer Partei, das ist keine Freiheit, hat sie gesagt. Daraus wurde ein Credo eines dritten Weges, eines Reformkommunismus, obwohl man ja sagen muss, der Verzicht auf das geschichtsgesetzlich marxistisch abgeleitete Wahrheitsmonopol der Partei hätte ja gleichzeitig auch die Selbstaufgabe dieser Partei bedeutet. Sie hat auf der einen Seite lange Zeit immer noch für die Mehrparteiendemokratie sich stark gemacht, aber andererseits dann doch, als die Parole aufkam, alle Macht den Räten, lebhaft zugestimmt. Auf der einen Seite hat sie eine breite Demokratie gepriesen, aber ebenso auf der anderen Seite eine rigide proletarische Diktatur. Man muss also sagen, es war doch sehr, sehr widersprüchlich. Und deshalb kam es dann auch zu der Auseinandersetzung mit Lenin. Wie sah die aus? Die Auseinandersetzung mit Lenin sah so aus, dass sie also die Spontaneität der Massen anders einschätzte, dass sie auch die Avantgarde-Rolle der KP anders sah, dass sie in ihrer Akkumulationstheorie auch die Endlichkeit des Kapitalismus anders einschätzte. Und ihr radikaler Internationalismus war ja eine Chimäre von der Weltrevolution. Nur diese Weltrevolution, sagte sie, konnte den imperialistischen Weltkrieg beenden. Und schließlich, und das ist auch ein scharfes Abgrenzungskriterium, sie lehnte den roten Terror ab. Das Proletariat brauche und wünsche keinen Terror. Es ginge ohnehin nur um die Abschaffung von Institutionen. Sie hat aber andererseits gesagt, es sei eine kleinbürgerliche Illusion zu meinen, man könne Revolution ohne einen Bürgerkrieg haben. Bürgerkrieg ist nur ein anderer Name für Klassenkampf. Das war natürlich ein fataler Satz. Vielen Dank, Norbert Seitz in Berlin.